Erster David singt dieses Lied für Gott. Gott rettete ihn vor seinen Feinden. Er rettete ihn auch vor Saul. Zweiter David sagt, ich liebe dich, Gott. Du bist meine Kraft. Du bist mein Fels und mein Retter. Dritter, mein Gott ist mein Schutz. Er ist wie eine Burg für mich. Er hilft mir und rettet mich. Vierter, ich rufe zu Gott. Er ist sehr gut. Er rettet mich vor meinen Feinden. Fünfter, der Tod war ganz nah bei mir. Ich hatte große Angst vor dem Wasser. Sechster, der Tod hielt mich fest. Ich war in großer Gefahr. Siebter, ich hatte Angst und rief Gott. Gott hörte mich in seinem Haus. Er hörte meine Stimme. Achter, die Erde wackelte sehr stark. Die Berge zitterten vor Gott. Gott war sehr zornig. Neunter, Rauch kam aus seiner Nase. Feuer kam aus seinem Mund. Heiße Kohlen brannten bei ihm. Zehnter, Gott kam vom Himmel herab. Unter seinen Füßen war es dunkel. Elfter, er flog auf einem Engel. Er flog schnell mit dem Wind. Zwölfter, er machte die Dunkelheit um sich. Dunkle Wolken waren wie sein Zelt. Dreizehnter, ein helles Licht kam aus den Wolken. Es gab Hagel und Feuer. Vierzehnter, Gott machte Donner im Himmel. Der höchste Gott sprach laut. Fünfzehnter, er schoss seine Pfeile ab. Die Feinde liefen weg. Blitze machten ihnen Angst. Sechzehnter, Mann sah den Boden vom Meer. Die Erde öffnete sich vor Gott. Gott schimpfte laut. Siebzehnter, Gott griff von oben herab. Er holte mich aus dem tiefen Wasser. Achtzehnter, er rettete mich vor starken Feinden. Sie waren viel stärker als ich. Neunzehnter, sie griffen mich an einem schlechten Tag an. Aber Gott half mir. Zwanzigster, er brachte mich an einen sicheren Ort. Er rettete mich, weil er mich liebt. Einundzwanzigster, Gott ist gut zu mir. Ich habe nichts Böses getan. Er sieht meine sauberen Hände. Zweiundzwanzigster, ich bin auf Gottes Wegen gegangen. Ich habe Gott nicht verlassen. 23. Ich kenne alle seine Regeln. Ich befolge seine Gesetze immer. 24. Ich war ehrlich zu ihm. Ich habe keine Sünden gemacht. 25. Gott belohnt mich für meine guten Taten. Er sieht, dass ich ehrlich bin. 26. Du bist gut zu guten Menschen. Du bist ehrlich zu ehrlichen Menschen. 27. Du bist rein zu reinen Menschen. Aber böse Menschen bestrafst du. 28. Du hilfst den armen Menschen. Aber stolze Menschen machst du klein. 29. Du machst mein Licht hell. Mein Gott macht meine Dunkelheit hell. 30. Mit dir kann ich Mauern zerstören. Mit meinem Gott springe ich über Wälle. 31. Gottes Weg ist sehr gut. Sein Wort ist wahr. Er schützt alle Menschen. 32. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? 33. Gott gibt mir viel Kraft. Er macht meinen Weg sicher. 34. Er macht meine Füße schnell wie Rehe. Er stellt mich auf hohe Berge. 35. Er lehrt meine Hände den Kampf. Meine Arme spannen starke Bogen. 36. Du gibst mir deinen Schutz. Deine Hand hält mich fest. Du machst mich groß. 37. Du machst Platz für meine Schritte. Meine Füße rutschen nicht aus. 38. Ich jagte meine Feinde. Ich fing sie alle. Ich kam erst später zurück. 39. Ich schlug sie nieder. Sie konnten nicht mehr aufstehen. Sie fielen hin. 40. Du gabst mir Kraft für den Kampf. Meine Feinde beugten sich vor mir. 41. Meine Feinde liefen vor mir weg. Ich habe sie alle besiegt. 42. Sie schrien um Hilfe. Aber niemand half ihnen. Gott antwortete ihnen nicht. 43. Ich machte sie klein wie Staub. Ich warf sie weg wie Dreck. 44. Du hast mich vor Streit gerettet. Du hast mich zum Chef gemacht. Fremde Leute dienen mir. 45. Sie hören auf mich. Fremde Menschen sind freundlich zu mir. 46. Die Fremden haben keine Kraft mehr. Sie kommen zitternd aus ihren Häusern. 47. Gott lebt. Er ist mein Fels. Lob den Gott, der mich rettet. 48. Gott hilft mir gegen meine Feinde. Er bringt Völker unter meine Macht. 49. Er rettet mich vor bösen Menschen. Du machst mich stärker als sie. 50. Darum danke ich dir, Gott. Ich singe Lieder für deinen Namen. 51. Gott gibt seinem König große Siege. Er ist gut zu David. Das gilt für immer.